April, April, der weiß nicht, was er will. Das ist ein Satz, der typisches Aprilwetter beschreibt. Denn in Deutschland ist das Wetter im April oft sehr wechselhaft. Das heißt, das Wetter kann sich sehr oft und schnell ändern. In einem Moment scheint die Sonne und kurz darauf schneit es schon wieder. In diesem Monat ist also das Wetter unser Spezialthema. Sie hören Dialoge zum Thema Wetter und können üben, darüber zu sprechen. Außerdem wiederholen Sie Nomen, Verben und Adjektive zum Wortfeld Wetter und können Ihr Hörverständnis trainieren. Viel Spaß dabei!